Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Jena, 12. Februar 98. Ich sende dir Humboldts Brief gleich wieder zurück, dass du in der Antwort nicht aufgehalten wirst. Bist du mit dieser fertig, so sende mir ihn aber wieder. Ich zeigte ihn gern Goethen, dem es immer angenehm ist, über sich urteilen zu hören. Was du über seine Braut von Korinth schreibst, ist im Ganzen unser aller Meinung, und du nimmst das Gedicht noch ästhetischer, als es vielleicht gemeint war. Im Grunde war's nur ein Spaß von Goethe, einmal etwas zu dichten, was außer seiner Neigung und Natur liegt. Die Bajadere ist freilich schöner. Der Brief von Humboldt verriet mir ein Plänchen von euch beiden zu einem gemeinschaftlichen oder doch gesellschaftlichen Werk. So viel ich davon erraten kann, sollte es psychologisch-kritische Zergliederungen und Darstellungen von Schriftstellern oder Schriften enthalten. Es wäre schade, wenn es nicht zustande käme, da es so ganz für euch passt. Schreibe mir doch mehreres davon, wenn du darfst. Dass ich den Wallenstein werde liegen lassen, ist jetzt wohl nicht mehr zu besorgen, denn das Schlimmste ist überstanden. Ich bin zufrieden mit dem, was ausgeführt ist, und sehe auch hinaus. In 4 Monaten hoffe ich, fertig zu sein. Länger, fürchte ich, würde auch die Lust und Liebe nicht reichen, denn die beständige Richtung des Geistes auf einen Gegenstand wird zuletzt zu einer lästigen Gefangenschaft, und Veränderung ist nötig, um die Seele frisch zu erhalten. Sei so gut und nimm mir von Numero A 90 Ellen und von Numero B 40 Ellen. Letzteres ist recht hübsch zu einer gelben Tapete, und ich entschließe mich vielleicht noch zu einem größern gelben Zimmer, welches schon Bordüren hat, die mir nicht recht gefallen, davon zu nehmen. Mit den Spiegeln will ich die Leipziger Messe noch erwarten. Ich brauche sie nicht ganz so breit und kann sie also umso wohlfeiler bekommen. Das Geld für die Bordüren, nämlich 4 Taler 6 Groschen 6 Pfennig, will ich beim ersten Paket Horen beilegen. Lass mich doch wissen, wie viel Stücke dir noch fehlen. Dein S.